Richtig greifen, Lösung. Das obere Beispiel. Hier lese ich erst beide Wörter. Asp, Ast. Ast ist das richtige Wort. Das kreise ich ein. Das untere Beispiel. Hier lese ich auch alle Wörter einmal. Acht, Achf, Akt. Acht ist richtig geschrieben. Deshalb kreise ich es ein.